meins dein Schiff diesen Flut zu überstehen. Erwählte Holz vom besten Schliff diesen Flut zu überstehen. Quetschte sich durch die Tür, diesen Flut zu überstehen. Neue Welt gebracht, diesen Flut zu überstehen.